Die Campus Radio Kiel WG. Heute Soja-Hack. Hey Kai, sollen wir was kochen? Basti ist ja mal wieder mit seiner Freundin beschäftigt und für mich alleine zu kochen habe ich keine Lust. Na klar, was schwebt dir vor, schöne Frau? Du brauchst gar nicht zu schleimen. Natürlich kochen wir was Veganes. Ich habe extra dieses neue Soja-Hack gekauft. Das wollte ich mal ausprobieren. Oh ja, dann lass uns Bolo draus machen. Ich habe noch ein Glas selbstgemachte Tomatensauce in meinem Fach. Nimm sie dir einfach. Ja. Ah, ich hab sie. Ich habe noch 2 Möhren und die neue Kräutermischung von meiner Mutter. Hat sie selbst gemacht. Aber wo ist denn das Hack hin? Wo ist mein Hack? Na, in deinem Fach. Nein, es ist nicht mehr da. Ich habe es heute Morgen gekauft. Habe ich es verloren? Hä? Ja, vielleicht weiß Basti ja mehr. Basti? Ja? Hast du meinen Soja-Hack gesehen? Ich wollte mit Kai kochen. Nö. Also werde ich schon bekloppt, oder was? Irgendwo muss es doch sein. Es war eine grüne Packung. Ganz frisch gekauft. Weißt du wirklich nichts, Basti? Meinst du diese Sojakrümel? Ja, mein Soja-Hack. Daraus habe ich mir eine schöne Gesichtsmaske gemacht. Soja soll gut für die Haut sein. Sie wird straff und bleibt es auch. Ich will ja schön bleiben für mein Bastilein. Stimmt's? Oh, für mich bist du doch auch mit 80 noch immer die Schönste. Wir haben Fächer im Kühlschrank, ihr Turteltauben. Da stand mein Name. Du kannst dir doch nicht einfach Sachen nehmen, die dir nicht gehören. Ups, naja. Du solltest vielleicht auch was von der Maske nehmen. Man sieht dir den Stress schon an. Basti, tu was. Ist sie nicht süß? Lauft. Schnell, lauft. Oh je, die Sache mit dieser gewollten ewigen Schönheit scheint nie einfach zu sein.